Ja, vielen Dank für diesen instruktiven Vorschlag, der uns durch die verschlungenen Pfade der Subjekt-Objekt-Dichotomie geführt hat und versucht hat, glaube ich, sehr plausibel zu entwickeln, wie sich der Begriff, das Konzept der Negativität bei Adorno entwickelt hat aus einer bestimmten Negation von Hegels Dialektik. Das war ja die Grundfigur ihres Vortrags, wurde dann noch durch eine aktuelle Anekdote, die auch unmittelbar wissenschaftspolitisch nutzbar zu machen wäre, abgerundet. Ich eröffne die Diskussion. Ja. Das ist? Ich höre. Das? Hallo? Ja. Oh. Ein Satz. Ich hege ein bestimmtes Unbehagen, das ich gar nicht genau verbalisieren kann, vielleicht in einem Satz, wo bleibt die Psychoanalyse bei der ganzen Reflexion und Kritik, beziehungsweise bei der Entwicklung einer Kritik an Hegel. Es ist mir durchaus einsichtig, halbwegs einsichtig, dieses Problem mit Hegel und Marx zu überprüfen, aber es stellt sich mir schon die Frage, welche Rolle spielte Freud für Adorno in Bezug auf das eigene Verhältnis zur Kritik, auf das eigene Verhältnis zur Theorie und zur Reflexion? Ja, das ist eine Frage oder die Frage eines Typs, von dem jetzt noch eine ganze Menge kommen könnten. Zum Beispiel, was ist mit der Ästhetik? Was ist mit der Kunst? Das sind alles Bereiche, die ich eigentlich nur der Stringenz der Darstellung halber ausklammern musste. Dass das für Adorno eine relativ große Rolle spielt, will ich überhaupt nicht bestreiten. Worum es mir gegangen ist, ist, und das mögen Sie vielleicht abstrakt finden, ist die sozialphilosophische Kritik an der hegelischen Philosophie herauszuarbeiten. Ich denke, mehr war jetzt nicht drin. Ich könnte es jetzt aus dem Stand auch nicht, könnte jetzt nicht den zweiten Vortrag zur Psychoanalyse halten, weil ich damit so wenig beschäftigt bin, dass ich mir das genauso gründlich nochmal ansehen müsste. Ich kann es jetzt nicht sagen. Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Ich war 10 Jahre in Frankfurt und habe öfter von Adorno den Satz gehört. Bisschen lauter, bisschen näher. Ich war 10 Jahre in Frankfurt und habe von Adorno öfter den Satz gehört, ich bin ein orthodoxer Freudianer. Er wollte damit sagen, gegenüber allem Revisionismus, gegenüber aller praktizistischen Verunstaltung der amerikanischen Psychoanalyse, hat er festhalten wollen an dem Ursinn der freudischen Psychoanalyse. Das heißt, Sie können darauf vertrauen, dass Adorno voll im Bewusstsein der freudischen Botschaft seine Analyse gemacht hat. Also wenn Sie mir glauben. Vielleicht kann ich eine Anekdote erzählen. Adorno berichtet aus Amerika eine Erfahrung, die ihn traumatisch gemacht hat. Er war bei der Fußpflege und da sagte die behandelnde Dame, oh, I think you are an introverted type. Er hatte nämlich die Fußnägel wachsen lassen und die waren eingewachsen. Und das nannte sie ein introverted type. Und daraus schloss Adorno, dass die Psychoanalyse in Amerika auf den Hund gekommen sei. Weitere Fragen, bitte. Hier vorne. In der Minima Moralia schließt Adorno in einer, also ist glaube ich nicht ganz das Ende, weil es noch einen Anhang gibt, aber er schließt damit, dass man alles vom Standpunkt der Erlösung ausdenken müsste. Das hat mich immer verwirrt, weil er da ein Positives setzt, das er nicht benennt, das da irgendwo schwebt. Können Sie da noch was zu sagen? Ja. Das ist der Komplex, jetzt haben wir Ästhetik, Psychoanalyse, jetzt kommt der Komplex Theologie. Ja, das ist tatsächlich der letzte Aphorismus, der mindestens problematisch ist, aus genau dem Grund. Weil er sich, gut, also da steht er eigentlich Walter Benjamin näher als sich selbst. Wir hatten es ja gestern schon in anderen Zusammenhängen. Es gibt meiner Ansicht nach, ich kann es nur beobachten und jetzt nicht weiter erklären, bestimmte Uneindeutigkeiten, die für Adorno doch kennzeichnend sind. Das scheint mir eine davon zu sein, denn normalerweise lässt er ja wenig Zweifel daran, dass eine utopische Antizipation sowohl in der konkreten als auch in der systematisch-methodischen Hinsicht sich mit kritischer Theorie eigentlich nicht verträgt, sondern die eben aus der Negativität heraus zu urteilen habe oder darin mit ihren Urteilen auch zu verbleiben habe. Ich kann das nicht gut aufklären. Es gibt ja Erklärungen, wie ich glaube Teunissen es gemacht hat, der dann gesagt hat, die Adorno kommt mit seinem Programm einer negativen Dialektik eigentlich nicht zu Rande und scheitert auf allen möglichen Wegen und muss dann Zuflucht zur Metaphysik am Ende der Werke immer Zuflucht zur Metaphysik oder irgendeinem transzendenten Positiven nehmen. Und bei ihm, bei Teunissen ist das Beispiel dann, sind es dann die Meditationen zur Metaphysik am Ende der negativen Dialektik, die man, glaube ich, aber so nicht verstehen muss. Nur hier am Ende der Minima Moralia, Sie sagen, es gibt eben auch so eine Stelle, die also an einem wie immer verbogen, verstellten, verkrümmten Positiven festhält, das über die kritisch reflektierte Subjektivität hinaus in den Gegenständen sozusagen einen koordinierten Rest von Positivität festhält. Versprengte Reste heißt es auch an anderen Stellen wieder, die es also erlauben, das, was kritisiert wird, eben, vielleicht ist das ein Weg, also das, was kritisiert wird, eben nicht als nur das Falsche, als durchgängig Falsches zu kritisieren, denn dann wäre es nur abstrakt zu kritisieren, dann müsste es ganz weg. Nur wenn sich doch wie immer minimale Spuren auch eines fortschrittlichen Positiven in dem, was man kritisiert, aufweisen lassen, so wie sich auch in der hegelischen Geistphilosophie, die insgesamt doch ein sehr zwanghaftes System ist, natürlich ein ungeheurer geistesgeschichtlicher Fortschritt auch manifestiert. Nur wenn das möglich ist, lässt sich ja durch die Kritik eben mit dem erreichten Stand auch ein Stück weiterkommen. Vielleicht ist das ein Zugang dazu. Wir haben noch Zeit für einige Fragen. Hinten sind da zwei und hinten ist auch noch jemand. Nur ganz zwei Worte zu dem letzten. Ich habe jetzt die Diskussion nicht ganz verstanden, weil Erlösung ist doch ein negativer Begriff. Also in der Forderung nach Erlösung setze ich ja einfach ja nur die Negation des Bestehenden. Also damit Erlösung ist ja noch keine Ausmalung einer Utopie. Von der Nein, das Problem entsteht dann, wenn dieser Standpunkt der Erlösung bezogen werden können soll, bevor das historisch durch ist. Ja. Aber so wird es an der Stelle nicht verwendet. Also ich würde es auch nicht automatisch mit etwas Transzendent-Positivem gleichsetzen. Also würde ich dem Diskussionsteilnehmer recht geben. Auch so wird es auch an der Stelle auch nicht verwendet. Und ist natürlich von Benjamin geklaut, also, wenn man böse ist, geklaut. Oder von Benjamin adaptiert und angeeignet und weitergeschickt. Hinten waren noch ein oder zwei Worte. Ja, ich habe, glaube ich, nur eine ganz einfache, vielleicht platte Frage. Mich hat sehr überzeugt, wie Sie Adorno rekonstruiert haben aus einer Art immanenten Kritik des hegelischen Systems. Und wenn ich mir jetzt unseren Tagungstitel nochmal in Erinnerung rufe, so haben Sie ja gewissermaßen, also was diesen Bestand des adornischen Denkens angeht, die Traditionalität der kritischen Theorie unterstrichen. Muss man das als Auskunft verstehen, dass die Aktualität der kritischen Theorie in dieser Traditionalität besteht? Ich glaube schon, aus Gründen, die ich aber gar nicht jetzt ausführlich darlegen kann. Also das Interesse daran, sich ausgehend von der kritischen Theorie Adornos etwa mit Kant und Hegel beispielsweise und anderen Autoren auseinanderzusetzen, ist jetzt kein begriffsgeschichtliches oder sonst wie historisches, sondern meiner Überzeugung nach ist das eigentlich systematische Interesse dabei leitend, weil wir doch in der kantischen und hegelschen Philosophie, um bei den Beispielen jetzt zu bleiben, die von Adorno ja auch viel bemüht werden, weil wir da doch einen sehr fortgeschrittenen Stand des Geistes und auch den fortgeschrittensten Stand des bürgerlichen Geistes haben und an dessen immanenter Kritik eben doch auch am besten dieser historischen Form des Geistes innewohnenden Brüche, Widersprüche und Probleme entwickeln können und sie dadurch auch erkennen können. Es hilft, glaube ich, relativ wenig, immer neue Modelle und immer neue theoretische und methodische Modelle zu entwickeln, um diese Gesellschaft zu beschreiben. Zumindest hilft es dann wenig, wenn man dann doch nicht auf die avancierten Formen der Selbstbeschreibung dieser Gesellschaft zurückgeht. Und ich würde meinen, dass auch die kantische und die hegelische und insbesondere die marxische Theorie doch auch über die Prinzipien der Gesellschaft, mit der wir heute es zu tun haben, noch eine ganze Menge an substanziellen Aussagen bietet. Also kurz gesagt, so wie Adorno es offensichtlich für nötig hält, seine Form kritischer Gesellschaftstheorie zu entwickeln in der bestimmt kritischen, privativ-negativen Auseinandersetzung mit diesen Autoren, so würde ich meinen, ist, wenn denn an Adorno noch irgendetwas für uns interessant ist, ist es doch für uns auch nicht obsolet, auf demselben Wege zu verfahren. Dass es mal einer gemacht hat, enthebt uns ja nicht der Mühe, uns dieses Bewusstsein durch Denken selbst auch zu verschaffen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir können das in keine vehementer, wenn kein vehementer Einspruch erfolgt, sind wir, glaube ich, noch einigermaßen in der Zeit und können das hier abschließen. Danke nochmal für den instruktiven Vortrag. Und jetzt geht es, glaube ich, ohne Pause, kurze Pause, weiter mit Frau Klinger. Ja, vielen Dank. So ist das jetzt. Ja, klar. Ja, ja.